Die südkoreanische Organisation für ein für Demokratie, Volksleben, friedliche Wiedervereinigung und Souveränität kritisierte in ihrer Erklärung vom 31. Juli die Einmischung des südkoreanischen Regimes in die Berichterstattungen durch Massenmedien über den Untergang des Schiffs Sewol.